Kapitel 3. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Ja, also, ich hätte gern eine Portion Pommes. Wie hätten Sie es denn so gerne? Am besten in einer Papphülle. In einem Pappjahr. Genau. Ja, und weiter denn so mit Mayo und oder wie Ketchup oder so? Mayo, Ketchup, Mayo ja, vielleicht. Ketchup klingt aber auch nicht schlecht, muss man sagen. Nehmen Sie doch Mayo oder Ketchup. Oder ist Ketchup. Gut. Ketchup, ja, Mayo vielleicht. Hätten Sie denn auch gerne noch Pommes dazu? Pommes auf jeden Fall. Das ist habe ich ja am Anfang gesagt. Packe ich die schon mal. Habe ich gesagt. Packe ich die schon mal in die Frittitöse rein oder wie? Das wäre nicht schlecht. Dann sind sie warm irgendwann. Ne? Das ist gut. Und weil die sind nämlich noch so hart tief gefroren. Dann müssen sie warm. Sie, ne? Ja. Ja, dann mache ich die mal hier rein. Ja. Das ist auch sehr schön, die Anlage, nicht? Und wie, was hätten Sie denn gern dazu? So, Mayo, Ketchup? Mayo. Ist auch, aber auch schwierig. Ne? Was nehmen denn die meisten? So, ja, die meisten nehmen entweder nehmen sie Mayo oder manche eben auch Ketchup oder beides oder so. Ja, also Ketchup. Aber ohne ist auch nicht. Ja, ohne ist auch doof, ne? Ohne ja. Ist schlecht. Schmeckt auch nicht so nach Ketchup oder scheiße. Schmeckt auch nicht nach Mayo, ne? Nee, ist nicht. Nee, gut. Also sollte man eigentlich nicht machen. Nee, also nee, ich weiß nicht, vielleicht Mayo. Also ich würde sagen. Vielleicht aber auch Ketchup, vielleicht aber auch Mayo, nicht? Ja, ich weiß es nicht. Nehmen Sie doch am besten Mayo oder Ketchup und dann ist es. Genau, das ist eine, ja. Was macht die Frau bei Ihnen? Ach so. Vielleicht? Nö, die ist weg vor lange. Gestern. Ach so. Ist ja auch schade, ne? Ja, die Kinder hat sie mitgenommen. Gleich die ganzen Kinder? Ja, gleich alle. Ich hatte gar keine. Ach, das ist ja auch schade, ne? Ja, eigentlich schade um die Kinder. Schade um die Kinder, ne? Schade. Schade. Ist schade aber auch. Schade, ja. Ja, wie jetzt? Also Mayo Ketchup, ich weiß es selber nicht. Und die Frau, was macht sie noch so? Weiß ich ja nicht. Ja, die Frau... Wissen Sie es denn? Können Sie mal... Ich weiß es nicht. Ich habe sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ach so. Wir haben unterschiedliche Schichten. Ich habe Tagschicht, sie hat Nachtschicht und dann sieht man sich nicht. Sie ist abends immer weg, wenn ich abends nach Hause komme und morgens bin ich weg, wenn sie morgens nach Hause kommt. Ja. Aber wie jetzt Ketchup meint, ich weiß auch nicht. Ist doof, ne? Ich nehme Senf. Senf. Ne, also Senf gibt's nur zu Wurst, ne? Aber das ist aber auch schade. Weil hätte man das, vielleicht... Das passt ja auch nicht so. Aber wir hätten noch, haben wir noch Mayo und oder Ketchup so. Ja. Ah, das, ich kann mich immer nicht so entscheiden. Hätten Sie vielleicht. Ich weiß jetzt auch nicht. Ja, Nee, dann gehe ich jetzt auch weg. Tschüss. Ja, dann hauen Sie auf Wiedersehen. Mal nicht so auf den Tisch, ne? Ja. Tschüss, dann.